Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Psalm 103, Vers 12 bis 14. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Gott segne dieses Wort. Vergebung garantiert. In diesem Psalm hier, der Psalm von David im Alten Testament, lernen wir mehr über die Vergebung Gottes und dass die Vergebung Gottes garantiert ist. Und was das hier bedeutet, ist, dass eben, wenn es heißt, dass unser Herrgott eben unsere Verfehlung entfernt, sofern der Osten vom Westen ist, das heißt, sie sind nicht mehr da. Unsere Sünden, unsere Verfehlungen sind nicht mehr da, in Gottes Gedanken. Und der Unterschied hier ist zu uns, die wir Menschen sind und in Beziehung stehen mit anderen Menschen, ist es so, dass manchmal andere Menschen uns nicht vergeben oder vergeben haben. Wir können um Vergebung suchen, aber dann stellen wir fest, dass sie uns erinnern an unsere Verfehlungen oder unsere Sünden oder was wir gemacht haben. Also diese Menschen haben uns dann möglicherweise nicht vergeben. Oder wir auch selber haben uns nicht vergeben. Ja, dass wir vielleicht haben wir etwas jemand anderen gar nichts Übles getan. Aber irgendwie haben wir den Eindruck oder vielleicht das Gefühl auch, dass wir jemand anderem Unrecht getan haben, wenn das gar nicht der Fall ist. Also das ist also, wo wir uns selber nicht vergeben haben oder vergeben können oder vergeben wollen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir diese Wahrheit aus der Bibel in unseren Herzen wirken lassen wollen. Denn wenn wir tatsächlich zu Gott kommen, durch unseren Herrn Jesus Christus, also zu Jesus Christus kommen und nicht bereuen und uns von der Sünde abwenden, dann ist es so, dass unser Herrgott, unser Jesus Christus uns auch vergibt, so wie das hier auch beschrieben ist. Also unser Herrgott, unser Jesus Christus erinnert sich an unsere Sünden gar nicht mehr. Ja? Das heißt nun nicht, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, Sündhaftigkeit folgen und Sünde und Sünde begehen. Ja? Und das hat damit nichts zu tun, sondern wir verstehen, dass Gott uns vergibt als reuige Sünder, die wir uns abwenden von der Sünde. Und wir haben also hier, wenn wir wenden uns ab von der Sünde, das ist, was Reue bedeutet. Und Jesus Christus hilft uns dann in dieser Art und Weise, uns von all diesen Verfehlungen zu befreien. Denn warum sollen wir von uns selber auch erinnert, entweder erinnert werden von anderen oder uns selber erinnern in Unvergebung, dass wir uns selber nicht vergeben können? Gott ist nicht so. Und das ist unsere Einladung, zu verstehen, dass wir in Jesus Christus garantierte Vergebung haben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist hier wunderbar ausgedrückt. Lest mal durch den ganzen Psalm 103. Da lesen wir viel mehr, wie David eben unseren Herrgott eben als himmlischen Vater anerkennt. Ja? Anders vielleicht als unsere irdischen Väter. Ja, vielleicht haben manche Menschen keinen Vater oder Mutter gehabt oder wie auch immer. Wichtig ist zu verstehen, dass das unser Herrgott ist. Unser Jesus Christus vergibt uns und das ist garantiert und hilft uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und das bedeutet, das ist das, was es bedeutet, Freiheit in Christus zu haben. Nicht Freiheit, Sünde, weiter uns der Sünde und dem Bösen zuzuwenden, sondern uns abzuwenden. Das ist Freiheit in Christus. Ja? Und erinnert euch, also markiert mal diesen Psalm, vielleicht ist das einer, den ihr gut findet. Die Barmherzigkeit Gottes ist eben hier so super ausgedrückt und hilft uns zu verstehen, dass wir auch barmherzig uns selber gegenüber sein sollen und auch müssen. Ja? Das geht aber in eigener Kraft nicht, das geht nur durch den Heiligen Geist in einer persönlichen Beziehung mit unserem Herr Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diesen Abschnitt hier aus dem Psalm 103, für deine Vergebung garantiert. Und wir beten für alle, dass alle Menschen sich selber vergeben und auch anderen Menschen vergeben, ja, mit deiner Hilfe. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir nicht festhalten an Unvergebung und Verfehlungen anderer. Hilf uns, das davon zu befreien. Und wir danken dir, dass das so ist, wie du bist, unser himmlischer Vater, unser Herr Jesus Christus. Und wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.